Schwizinek. Geld auf meiner Bank, deshalb geben Noten Brain. Alle Bitches wollen Sex, denn ich trag ne coole Chain. Jeden Tag neue Klamotten, jeden Tag in Restaurants. Bezahle mit bestellter Karte und verzicht auf Kassenboss. Dieser Gangster ist on fleek und ich rauche Daily Weed. Ich bin noch auf der Street, doch bin on top wie ein Stalaktit. Du lutsch das Glied von einem Mann, deshalb schieße ich dich an. Du bist nicht satt, eins aber run, denn ich komme mit der Gun. Bitches, schau mich an, so als wäre ich der Six Sender. Ich deale mit Fischgeld, du bist nur ein Fischhändler. Trage ein Bandana und das Shirty ist von YSL. Mein Business läuft rund, so ähnlich wie ein Karussell. Bitches sagen hell no, denn mein Fendi Belt ist black. Die Slut läuft auch so wie ein Schiffsleck. Wenn ich diese Bitch leck, du kriegst einen Bitch-Slap. Nur zu meiner Freude, mach mehr Blüten als Bäume und hab Fans, doch keine Zäune. Ich hab Money, Money, Money, Money, Money, Money, Money, Money, Money, Money, Money, Money, Money, Money, Money, Money, Money, Money, Money, Money, Money. Bin zu rich für die Bitch, zu rich für die Bitch. Ich sippe Belvedere und kein billiges Gebräu, Nigga. Du kaufst ein bei Primark und ich geh zu Bräu, Nigga. Rapper sind wie Toys R Us aus ihrer Perspektive. Deutschrap ist wie in Mumbai 2008 in der Krise. Meine Bitch ist scharf und ich meine kein Lammfilet. Ihr schiebt Filme so, als wär im Einkaufswagen eine DVD. Ihr sammelt nur Pfandflaschen, ich kam ins Game und fand Flaschen. Meine Hand ist öfter drinnen, Bitches seid in Hand. Taschen, Bitches wollen mich anfassen, denn ich bin ein Fotomodel. Ich sag YOLO und hol noch ne Bottle. Fly wie ein Space Shuttle, sie finden meinen Belt fresh, denn er ist von Hermes. Ich spritz in die Bitches und ich rede nicht von L-Max. Ich mach einen Drive-By aus dem Skoda Fabia. Wenn du Gangster bist, warum guckst du wieder Narnia? Ich hab den Bacardi da und mach die Bitches tipsy. Der Player ist so pretty, zeig mal deine Titties, Bitch. Please, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money,